Die unglückselige Entscheidung hat der Schwärmer bereits wieder von Rom ausgefällt, wohin er noch im Jahre 1000 zum dritten Mal gezogen ist. Aber schon ist die Welt eine andere, da der vorausgesagte Untergang nicht eingetroffen ist. Die deutsche Hochkirche, durch das ottonische Prinzip auf eine gesunde Weltlichkeit eingestellt, lehnt sich gegen den Zentralismus Silvesters auf. Die Hilfe aus Deutschland beginnt für den Kaiser schwächer zu fließen, in Rom aber erhebt sich im Februar 1001 das Volk. Otto wird des Aufstandes Herr und soll durch eine Ansprache an die undankbaren Römer, wie er sie nennt, einen tiefen Eindruck gemacht haben. Aber seine Zeit ist aus. Er muss mit dem Papst aus Rom weichen. In der Burg Paterno, nahe der ewigen Stadt, wo er Hilfe aus Deutschland erhoffend weilt, ereilt ihn der Tod am 24. Januar 1002, gerade als seine byzantinische Braut in Apulien landet. Mit dem dritten Otto erlischt der Mannesstamm des Löwen. Wieder ist germanische Kraft in antiker Bildung und fremdem Blute zugrunde gegangen. Der Jüngling, der in Paterno starb, ist dem Zuge seines Herzens nach kein Deutscher mehr gewesen. Menschlich können wir ihm die Teilnahme gewiss nicht versagen. Er steht hoch über den Nachkommen des Theoderich. Aber die fremde Welt, der er angehört, muss uns ewig nur schmerzlich berühren. Wie anders endet das Hohenstaufenhaus in Konradin, dem mutigen Kämpfer für seine und seiner Familie irdisches Recht. Bei Otto dem Dritten aber hätte jedes weitere Lebensjahr mehr von dem zerstört, was seine Väter aufgebaut. Nun der Mannesstamm Ottos erloschen, machen die Großen ihr Wahlrecht geltend. Ihre Stimme muss, da mehrere Bewerber, Heinrich von Bayern, Hermann von Schwaben, Eckhard von Meißen und Otto, Konrads des Roten Sohn, auftreten, mit Zugeständnissen erkauft werden. Die Königsmacht ist also rückläufig geworden. Dies wieder gut gemacht zu haben, ist das Verdienst Heinrichs II. Von 1002 bis 1024 in einer 22-jährigen Regierung. Große Aussichten hatte als Mitbewerber der streitbare Eckhard. Auf dem Wege zum Kampf gegen Heinrich ist er in dunkler Nacht im Kloster Pölde am Harz als Opfer einer Privatrache gefallen. Nun traten die Bayern, Franken und Lothringer, auch Willigis von Mainz, für Heinrich ein, als einen Ludolfinger und als den tapferen Mann, der mit dem Schwert in der Faust die kaiserliche Leiche aus Italien nach Deutschland zurückgebracht hatte. Aber Sachsen und Thüringen müssen Zugeständnisse erhalten, die Sachsen das Recht der freien Herzogswahl. Schon im Jahre 1003 ist Heinrich gezwungen, den Knoten einer Verschwörung zu durchhauen, den Hitzilio von Schweinfurt, Graf der bayerischen Nordmark, Graf Ernst von Österreich und der übermächtige Boleslav Chrobry von Polen, der die Sudetenländer, auch Schlesien, Meißen und die Lausitz in seine Hand gebracht, geflochten haben. Heinrich zwingt Hitzilio zur Flucht nach Polen und nimmt Ernst gefangen. Nur auf die Bitte des Willigis begnadigt er ihn. Ehe er aber gegen den Polen ziehen kann, der weit gefährlicher ist als die beiden anderen, meldet sich Italien. Erzbischof Arnulf von Mailand und Bischof Leo von Vercelli rufen ihn. Der Lombarde Arduin von Ivrea hat sich zum König krönen lassen. Ein deutsches Heer ist schon 1003 unter Herzog Otto von Kärnten und Verona, dem Enkel Ottos des Großen, gegen Arduin gezogen, aber im Val Sugana im Brentatal durch die Tücke des Italieners unterlegen. Heinrich erzwingt sich im Frühjahr 1004 den Weg nach Pavia, wo er sich von den Großen zum König von Italien wählen lässt. Während sich die Vorgänger Heinrichs die Krone einfach aufs Haupt gesetzt, beweist diese Wahl, wie die königliche Autorität auf der Halbinsel seit Ottos des Zweiten Tod abgenommen. Dem gewählten König brandet in Oberitalien ein wahrer Hass entgegen. Es kommt in Pavia zu schweren Kämpfen, die Königsstadt geht in Flammen auf. Heinrich kehrt bald wieder nach Deutschland zurück und setzt noch im Hochsommer desselben Jahres zum Kampf gegen Boleslav an. Schon früher hat er sich, unbekümmert um die Bedenken seiner Bischöfe, dass der König mit Heiden paktiere, in den Liutizen Bundesgenossen gesichert. Dadurch kann er die Bischöfe von Havelberg und Brandenburg in ihre Sitze zurückführen und durch das Land der Liutizen gegen die Polen marschieren. Er dringt über das Erzgebirge nach Prag, treibt den Polenherzog aus dem Land, dem er wieder in Jaromir einen eigenen Herzog gibt. Dieser erneuert den alten Treueschwur der Böhmen. Auf dem Rückmarsch erobert Heinrich Budissin, das ist Bautzen, die Hauptstadt der Melzener. Im nächsten Jahr will er den Gegner ins Herz treffen und stößt von Magdeburg bis Krossen an der Neiße vor und über die Oder bis Posen. Hier aber erleidet das Heer einen Misserfolg. Der König schließt 1005 Frieden, wobei der Polenherzog auf Böhmen und die beiden Grenzmarken Verzicht leistet. Vom polnischen Kriegsschauplatz muss Heinrich nach dem äußersten Westen. Der Graf des französischen Kronflandern hat sich des deutschen Valenciennes bemächtigt. Unter dem Drucke des Königs muss er seine Beute hergeben, empfängt aber die Belehnung mit Valenciennes und den Inseln Walcheren und Beveland von Reichs wegen. Es entsteht damit eine ungesunde Zwischenstellung, die dem Reich eines Tages schädlich wurde. Den König hat der Flandrische Krieg 3 Jahre gekostet. Er ist auch durch einen unangenehmen Streit mit den Bischöfen von Metz und Trier, den Verwandten seiner Frau, festgehalten. Dafür aber kann er durch geschickte Unterhandlungen die Erwerbung von Burgund vorbereiten, wo Rudolf, der Neffe der Kaiserin Adelheid, der Gemahlin Ottos, große Schwierigkeiten hat. Als Faustpfand erhält er schon 1006 das wichtige Basel. 1016 hat ihn dann Rudolf geradezu als Mitregenten in Burgund anerkannt und ihm gehuldigt, wertvoller Rechtsanspruch für die Zukunft. Im Jahre 1007 geht Heinrich an sein Lieblingswerk. Er gründet das Bistum Bamberg und baut den dortigen Dom, in dem später das viel bewunderte edle Standbild des Bamberger Reiters entsteht. Aus den Eigentümern des vertriebenen Hezilo oder Heinrich wird das neue Bistum reichlich ausgestattet. Der Bischof von Würzburg wird durch reiche Schenkungen in der Gegend von Meiningen entschädigt und lässt seinen Widerspruch gegen die Gründung fallen. Mit den Polen ist der Kampf 1007 neu entbrannt. Sie können vordringen, da der Kaiser noch im Westen und Südosten des Reiches beschäftigt ist. Der sächsische Grenzadel versagt, wie so oft seit den Tagen Ottos des Großen. Seit die Slawen nicht mehr Heiden sind und man nicht mehr schrankenlos Beute machen kann, ist er nicht mehr mit dem Herzen dabei. Ja, Teile des Adels üben Verrat. Der König stößt bis Glogau vor, weiter geht es wiederum nicht. Heinrich gründet auf der Lausitzer Platte die Grenzfeste Lebusa, wo einst die Wendenstadt stand. Aber 1012, Heinrich ist wieder im Westen beschäftigt, gibt es einen schweren Misserfolg. Die Polen erobern Lebusa und hauen die Besatzung nieder. Ihr Herzog kann im Frieden des Jahres 1013 die eroberten Marken Lausitz und Meißen behalten. Im selben Jahr erscheint er auf dem Merseburger Pfingstfest als deutscher Vasall. Mitten während der Zurüstungen für einen neuen Polenkrieg geht Heinrich wieder nach Italien. Ein Streit in Rom ermöglicht die rasche Erwerbung der Kaiserkrone. Arduin von Ivera, der seine alte Stellung in Italien wieder errungen, muss vor dem nahenden Heinrich flüchten und stirbt 1015 bald darauf. Der König wird in Rom glänzend empfangen. Der Papst überreicht ihm die goldene Weltkugel mit dem Kreuz. Heinrich und seine Gemahlin Kunigunde empfangen die Kaiserkrönung 1014. Der Kaiser aber setzt in Italien dem ottonischen System gemäß Bischöfe und Erzbischöfe ein.